der Gärtner. Als das Grundstück erweitert wird, gibt der Hausherr seinem Gärtner den Auftrag, den Zaun niederzureißen und die Kiefern auf dem hochgelegenen Teil des ehemaligen Nachbargrunds zu fällen. Der Gärtner zersägt das Holz, hackt Scheite daraus und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Er rodet auch die Büsche auf der oberen, ebenen Fläche des dazugewonnenen Grundstücks und beginnt im Spätherbst dort einige Pflanzlöcher für Obstbäume auszuheben. 5 Apfelbäume, 3 Kirschen und 3 Birnen auf Geheiß des Hausherrn. Beim Graben stößt er nach einer dünnen Schicht aus Humus auf die Ortsteinschicht, die er durchschlägt. Am wellenförmigen Verlauf der grundwasserführenden Sandschicht, die darunter verläuft, kann man erkennen, wie vor Jahrtausenden der Wind über den See strich. Und unter dem Sand schließlich liegt, wie überall hier in der Gegend, der blaue Ton. Bis auf eine Tiefe von 80 cm hebt der Gärtner die Pflanzlöcher aus und füllt Komposterde ein, damit die Obstbäume gut gedeihen. Von der Drainageleitung, die er auf dem ursprünglichen Grundstück unterirdisch verlegt hat, zweigt er ein paar Röhren ab, um die jungen Obstbäume zusätzlich zu bewässern. Der Gärtner schüttet Mutterboden auf und sät Gras zwischen den jungen Bäumen. Noch vor dem ersten Frost beginnt das Gras auf der kahlen Erde zu sprießen. Die Frau des Architekten. Kennst du den? Also. Sie muss selbst noch einmal lachen, obwohl sie den Witz schon oft erzählt hat. Sie lacht und die anderen lachen sowieso. Sie lacht wirklich gern. Als Kind hat sie sich manchmal festgelacht, so hat das ihr Vater genannt. Festgelacht, als hielte ihr Körper das Lachen fest, wolle es partout nicht mehr hergeben und schüttelte sich noch und noch ohne ihr Zutun. Auch ihre großen Schwestern, die sie, die Kleine, überall hin mitnehmen mussten, lachten, wenn sie schielte und Grimassen schnitt oder sich Niespulver als Heilsalz für die Nase oder Chilischoten als Paprika aufschwatzen ließ. Sie nieste, prustete oder spuckte und die anderen lachten. Seiltänzerin wollte sie werden oder Dompteurin, aber das verriet sie keinem, nicht einmal ihrem Vater, dem Großmogul, der eigentlich Großkonsul war. Ihr ganzes Leben lang immer nur lachen und reisen, während ihre Schwestern weiter wachsen würden und fett werden und Kinder bekämen. Sie dagegen immer und ewig auf Tournee. Der Großmogul, der eigentlich Großkonsul war, befürwortete, als sie alt genug war, um auf dem Hochseil zu balancieren oder Löwen zu zähmen, ihre Ausbildung zur Stenotypistin. Stenografie, so sprach der Mogul zur Dompteurin, sei so viel wert wie 6 Fremdsprachen. Stenografie und Schreibmaschine schreiben brauche man überall auf der Welt, sagte der Großmogul. Jetzt saß sie mit ihrem Mann und ein paar Freunden draußen auf der Terrasse, rings um einen großen Topf, in dem Krebse trieben, die sie nachmittags im See selbst gefangen und dann so lange gekocht hatte, bis sie rot geworden waren. Sie hielt eine Krebsschere in den Händen und lachte noch immer. So hatte sie schon vor dem Krieg hier gesessen, mit ihrem Mann und einigen Nachbarn zusammen oder mit Freunden. Und auch während des Krieges, bis spät in die Nacht hinein, auf der Terrasse mit Blick auf den See und saß so noch immer. Gern würde sie bis in alle Ewigkeit einfach so sitzen. Bevor sie ihren Mann kennenlernte, für den sie nach der Ausbildung zu stenografieren begann, hätte sie niemals geglaubt, dass eines der größten Abenteuer darin bestehen könnte, geheiratet zu werden. Ihr Mann war zu der Zeit noch mit seiner ersten Frau verheiratet gewesen. Er besaß, wie das hieß, Frau und Kind. Zum ersten Mal in ihrem Leben borgte sich das Weinen mehrere Abende hintereinander vom Lachen ihren Körper. Ein Dreivierteljahr hat es gedauert, bis der Chef ihr den ersten Kuss gab, ein weiteres halbes, bevor sie begannen, über ein gemeinsames Leben Scherze zu machen, und dann noch mehrere Monate, bis er bei einem ihrer Ausflüge in die Umgegend Berlins neben ihr im Gras lag, am Ufer dieses weiten, glitzernden Sees, und plötzlich sagte, hier könnten wir leben, nicht wahr? Die Seiltänzerin verstand erst an diesem Tag, dass einer, der alles Mögliche besitzt, darunter Frau und Kind, erst einmal aufhören muss mit dem Sitzen, dann sich erheben, dann losgehen und erst sehr, sehr spät an Tempo gewinnen und schließlich springen kann, wenn überhaupt. Und dass so einer, wenn er springt, irgendwo aufsetzen will und nicht nirgends.